Vox, heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein schönes Würstchen mache. Und jetzt geht's los. Vegane sind mir Wurst.